Seid ich die Schuld, dass das Sinn.

das doch so glänzt und gleicht. Du bist braun, Yeah. Thank you. sich freut. Und Freier, die Gute, geh ich nicht auf. Nicht an dies ernst, nicht mein Ziel. Versprach mir Freier zu lesen, auf ihn verlass ich mich nun. Thank you. Oh, soll das Rollen? Was bringst du her? Komm, ich bin für dich. Erbarm mich nur kurz an Gott. Und dann zahl ich Riesen den Zoll, ob er es loslässt, wenn ich die Guten gewinne. Jetzt herrscht herrlich Von der schrieb ich mir das Gestein. Eine Wunde zaubert in das Wolke weit. Einer kennt sie, und einer ist sie leicht. Fest zu fallen. Für euch wird griechischen mich um den Alpen. Für euch fing ich den Feind. Unverschämt und überbegehrlich macht euch Kunde mein Dank. Thank you. Michel mocht mi noch an mir ja karte, freier von je, knausern die köstliche Frucht. Denn halt so echt nur bin ich wie selige ihr. Doch ihr zettet also das jüngere Boot, das wussten die Riesen wohl, ach erleben nicht, wie man sagt, wie ihr das Bad. Oh! verzagte, dass noch was fehlt. Was fehlt uns im Herzen? Hier und da. Was hier und da fehlt, das ist gemein. Geschmiedet und fertig gefügt, wie's befahl. So wollte der Tropfschlau mich betrügen. Für sich behalten das irdische Wein, das meine List ihn zu schmieden geriet. Denn ich sich dumme Dieb. Schlimme, ich schlüpfe. Thank you. dran uns beiden, Brief und Gäste, die hier. Ach, Nibelheim, führt euch denn ein, so kühne Gäste, glaub, kenn ich gut. Kennst du mich gut, kindischer Weib? Nun sag, wer bin ich, dass du so bist im kalten Loch, da kauern du lachst. Wir gab dir Licht und wärmende Lohe, belohnte, nie dir gelacht. Was hilft mit den Schmieden, heilt sich die Schmiede dir nicht. Hier bin ich Vetter und war ihr Freund, nicht ein Drum Ding, mich dein Dank. Den Licht albern lacht jetzt, Luge der Licht geschwellt. Ein Schwarz. Haha, wie freut's! Und ihnen führt sich dann nicht. So denk ich, kannst du mir trauen. Einer untreu trau ich, nicht einer treu. Doch getrun, trotz ich euch an. Was ist für heut ein kärglich Heute? Kühl und mächtig und erkühlt ist ich mehr. So was so prompt hier der Horn, da freudlos Nibelheim und nicht für Schätze hier fein. Thank you.

Dritte. Greife sie rasch. O Hilfe, Blut, ich bin gefangen. Halt die Fäden in die Hand. Ich habe mich so fest hier gefesselt. Thank you. verließ euch alles. Jetzt lügt ihr böse das Land. Bist du befriedigt? Lass ich ihn frei. Ein goldener Ring brach ihr am Finger. Hörst du mal? Ihr acht, ich gehört mit zum Ort. Herr Ring, zu deiner Lösung musst du ihn lassen. Das Leben, doch nicht den Ring. Den Freund verlang ich. Mit dem Leben mach, was du willst. Löse ich mir Leib und Liebe. Den Ring auch muss ich mir lösen. Hand und Haut, Augen nur, sind nicht mehr mein Eigen. Als dieser rote Ring. Mein Eigen nennt nur den Ring. Das Gold daraus und den schiefernden Schmutz. Was dein Eigen, was Marker der Hass und Liebe wird. Eines meines Fächter wurde mir Rat, ob ihr Gold sind zwei Stunden lassen, dass du zum Ring dir endlich frei fahr dahin. Bin ich nun frei? Wirklich frei? So grüß euch denn meine Freiheit, höchster Gruß. Wie durch Fluche mir geriet, Bye. schreit zum Wissen. Wissen erhutet mich nicht. Soll aus dem Sinn sie geschwinden, des Geschmeides Wohlkeiten so. Es auf der Stärkstraße gehört, mit einer Stolpe muss ich erspähen. Schlimm, dann schlimm. Halt du nur auf den Ring! Thank you. Schachtel. Zur leckeren Probe, mit Spiel zu wandeln, spielt Schlangen los, sie haben zu sehr wie ein Gefehl. Ach, wenn die Menge längst vergeht, und wer des Menschen begann. Nicht dumm, dünkte mich das, bedenken bis, wer weiß, was ich tue. Ich glaube,